Angesichts der stark gestiegenen Flüchtlingszahlen hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel für eine einheitliche europäische Flüchtlingspolitik ausgesprochen. Im Sommerinterview des ZDF sagte sie: Ich empfinde auf jeden Fall, dass es eine extrem nicht zufriedenstellende Situation ist. Das sogenannte Dublin-Abkommen, das regelt, dass derjenige EU-Staat für die Asylbewerber zuständig ist, in dem sie zuerst eintreffen, gelte nicht mehr. Die einzelnen Länder können sich zum Teil nicht dran halten, zum Teil werden die Registrierungen nicht richtig gemacht. Und wir sehen ja auch, dass auch Deutschland ja sehr betroffen ist von dieser Entwicklung. Zu einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik, wie sie dringend notwendig sei, gehöre auch die Einschätzung, welche Länder als sichere Herkunftsländer gelten und welche nicht. Dabei geht es vor allem um die drei Balkanstaaten Albanien, Mazedonien und Kosovo. Von den bislang rund 200.000 Menschen, die dieses Jahr in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben, kamen laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge rund 97.000 aus den Ländern des westlichen Balkans. Ihre Chancen, anerkannt zu werden, sind so gut wie nicht vorhanden. Wir können nicht jedem, der glaubt, dass hier wirtschaftlich die Dinge besser laufen, dass man eine Chance auf einen Arbeitsplatz hat, natürlich Asyl gewähren. Das sind keine Asylgründe. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier fordert deshalb eine schnellere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber vom Westbalkan. Der Bild am Sonntag sagte der SPD-Politiker, Albanien, Mazedonien und Kosovo suchten Annäherung an die Europäische Union. Deshalb könne man sie nicht gleichzeitig als Staaten behandeln, in denen Menschen verfolgt würden. Der Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Manfred Schmidt, plädiert deshalb in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung dafür, diesem Personenkreis Sachleistungen zukommen zu lassen statt Geldleistungen. Eine Überlegung, die auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière formuliert hat. Bislang bekommen Asylbewerber in Erstaufnahmeeinrichtungen ein Taschengeld von 143 Euro im Monat. Das Essen wird gestellt. Werden Asylbewerber in die Kommunen geschickt, gibt es für einen Haushaltsvorstand und weitere Angehörige weitere finanzielle Leistungen. Gedacht sind die für Nahrung oder Kleidung. Das Geld werde aber oft gespart, sagte Behördenchef Schmidt in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Deshalb könne man darüber nachdenken, dieses Geld durch Sachleistungen wie Fahrkarten oder Gutscheine zu ersetzen. Gregor Gysi, der Chef der linken Bundestagsfraktion, lehnt diese Überlegungen ab. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte er, er halte sie für falsch. Weil das ist die naive Vorstellung, und damit soll ja die Bevölkerung beruhigt werden, dass man sagt, jetzt machen wir die Bedingungen für die Flüchtlinge schlechter und dann kommen wir ja. Glauben Sie das im Ernst? Wenn ich im Kriegszustand in Syrien wäre und ich weiß, ob meine Familie überlegt, dass ich meine Entscheidung zu fliehen abhängig von der Frage machen, ob es Sachleistung oder Geld gibt? Angela Merkel betonte, der Bund müsse gemeinsam mit den Ländern und Kommunen überlegen, wie die Probleme mit einer wachsenden Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern gelöst werden könnten. Wir müssen alle Personalreserven versuchen zu mobilisieren, um dem Amt, das die Registrierung der Flüchtlinge vornimmt, zu helfen. Wir brauchen mehr Kapazitäten für Erstaufnahmelager. Wir brauchen da, wo heute Zelte gebaut werden, die Möglichkeit, dass Container im Winter zumindest da sind. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann schlug deshalb dem Bundesinnenminister vor, Beamte im Ruhestand für die Bearbeitung von Asylanträgen zu reaktivieren. Der Welt am Sonntag sagte der SPD-Politiker, diese Menschen seien von heute auf morgen einsatzfähig. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge habe zwar 2000 neue Stellen bewilligt bekommen, habe aber Probleme, geeignete Mitarbeiter zu finden.